Wir schreiben das Jahr 50 vor Christus. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien? Nein. Ein von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten. Und das Leben ist nicht leicht für die römischen Legionäre, die als Besatzung in den befestigten Lagern Barbarorum, Aquarium, Laudanum und Kleinbonum liegen. Es ist Frühling. In jenem uns wohlbekannten kleinen Dorf herrscht tiefer Friede. Da kündigt sich plötzlich Besuch an. Chef, Chef, morallastig kommt sein Gefolge. Und alsbald tritt der Rat zusammen. Morallastig? Wer ist denn das, Chef? Ein Stammeshäuptling, Asterix. Sein Dorf liegt an der Stallküste. Ich mag ihn nicht sehr. Er ist geizig und paktiert aus Gewinnsucht mit den Römern. Aber er ist ein gallischer Häuptling. Und ein gallischer Häuptling empfängt einen gallischen Häuptling protokollgemäß. Alle Mann fertig waren zum Empfang! Wenig später erwartet Majestix, der Chef, auf seinem Schild am Eingang des Dorfes den anderen Häuptling. Er kommt, Chef! Gut. Also Haltung, Würde und Erhabenheit, Kinder. Doch Morallastix kommt zu Fuß dahergelatscht. Tag, Kollege. Warm, was? Ich würde gern einen kleinen Cervisia trinken. Wie? Du kommst allein? Ivo, da kommt mein Gefolge. Ah, aber auf deinem Schild steht ja ein Kessel. Naja, deshalb musste ich ja den Weg zu Fuß machen. Auf diesen Schilden ist zu wenig Platz. Was ist denn an dem Kessel so Außergewöhnliches, dass du ihm deinen Platz abtrittst? Er ist voller Sesterzen beim Teutates. Na komm schon, ich hab mit dir zu reden. Kurz darauf in der Hütte des Chefs. Julius Cäsar ist in großen Geldschwierigkeiten. Wie? Ich hab erfahren, dass Cäsar neue Steuern erheben will. Da hab ich den ganzen Schatz meines Volkes in diesen Kessel getan. Ich würde ihn gern bei euch unterstellen, denn ihr zahlt ja keine Steuern, oder? Eines Tages kam mal ein Steuereintreiber vorbei. Seitdem sind wir vom Steuerzahlen befreit. Was haben wir an dem Tag gelacht? Weißt du noch, Miraculix? Als ich erfuhr, was die Römer vorhaben, schnappte ich mir ohne Zögern den erstbesten Topf mit Zwiebelsuppe, leerte ihn aus und schüttete unsere Sesterzen hinein. Ich will ihn da in Sicherheit bringen, wo ihn die Römer nicht zu suchen wagen. Gut, wir bewahren deinen Topf auf, bis der Steuereintreiber da war. Und ich vertraue dir meinen zuverlässigsten Krieger an. Asterix. Ich bring den Kessel gleich in meine Hütte. Warte, Asterix, ich komme mit. Wie blöd, die gute Zwiebelsuppe wegzuschütten und stattdessen Sesterzen reinzutun. Aber Obelix, mit Sesterzen kann man doch Zwiebelsuppe kaufen. Na eben, es war doch nicht nötig, die Zwiebelsuppe wegzuschütten, die schon im Topf war. Am Abend organisiert man zu Ehren von Morallastix ein Bankett, an dem Asterix leider nicht teilnehmen kann, da er den Topf bewachen muss. Ein Teutates, Obelix, du kannst aber viel essen. Essen? Essen? Oh, fast hätte ich's vergessen. Ich muss Asterix noch was zu essen bringen. Ja. Lass, das mache ich schon. Ich muss ihm sowieso noch ein paar Ratschläge geben. Ist mir recht. Ich stehe nicht gern auf zwischen zwei Wildschweinen. Morallastix trägt also ein Wildschwein zur Hütte von Asterix. Halt! Wer da? Alle Achtung, bist du eifrig. Bei dir ist der Kessel wirklich in Sicherheit. Ich tue nur meine Pflicht. Setz dich, hier ist etwas zum Essen. Ich wollte dich vor den römischen Patrouillen warnen. Einige haben uns unterwegs aufgelauert. Da habe ich keine Angst. Die Römer werden deine Sesterzen nicht kriegen. Ich bringe sie dir höchstpersönlich zurück. Wenig später verlässt Morallastix mit seinem Gefolge das Dorf. Alle gehen schlafen, bis auf Obelix, der noch die restlichen Wildschweine aufisst. Thank you. Ein paar Stunden später geht die Sonne auf. Der Morgen dämmert. Ah, der Kessel. Der Kessel ist leer. Von Asterix Rufen aufgeschreckt läuft das ganze Dorf zusammen. Ist doch prima. Dann kann jetzt wieder Zwiebelsuppe rein. Die Diebe haben in die Rückwand meiner Hütte ein Loch gemacht und sind eingestiegen. Noch am selben Vormittag tritt das Dorfgericht zusammen. Wir haben eine Ehrenschuld, Asterix. Morale Lastix hat uns einen Kessel mit Zisterzen anvertraut. Geben wir ihm doch den Kessel zurück. Da wäre schon mal die Hälfte der Schuld getilgt. Und als Zugabe könnten wir ja noch ein wenig Zwiebelsuppe. Ruhe oder ich lasse das Dorf räumen. Dir, Asterix, war der Kessel anvertraut und du hast deinen Auftrag, den Kessel zu bewachen, nicht erfüllt. Durch dich ist das Dorf in Unehre geraten. Du kennst unsere Gesetze. Sie sind streng. Es stimmt uns zwar traurig, aber du wirst aus dem Dorf verbannt. Erst wenn deine Schuld wieder gut gemacht ist, hast du das Recht zurückzukehren. Entweder ich komme mit dem Kessel voller Sesterzen zurück, oder ihr seht mich nie wieder. Das ist ein Wort. Beim Teutates. Komm mit gefülltem Kessel. Das wünsche ich dir. Du kennst die Zauberkraft dieses Tranks, der dich unbesiegbar macht. Geh, mein Freund, und nutz ihn richtig. Danke, Miraculix. Dann lebt wohl alle zusammen. Wie? Er geht weg? Asterix geht weg? Lass ihn, Obelix. Er ist verbannt. Aber vielleicht kommt er wieder. Geht's euch noch gut? Asterix ganz allein ziehen zu lassen? Wie soll er denn da fertig werden, wenn Idefix und ich nicht dabei sind und ihn beraten? Asterix! Warte auf mich! Geh zurück ins Dorf, Obelix. Du brauchst nicht mit mir zu kommen. Ich bin verbannt. Verbannt? Na gut, dann bannen wir eben gemeinsam. Mein Obelix! Hast du wirklich geglaubt, ich ließe dich allein bannen? Ohne Idefix und mich wärst du doch nicht weit gebannt. Jetzt, da wir beisammen sind, bin ich sicher, dass wir den Kessel gefüllt zurückbringen werden. Aber sicher. Und wo, glaubst du, finden wir die Zwiebelsuppe zum Reintun? Es geht nicht um Zwiebelsuppe, sondern um Sesterzen. Um Geld. Du gehst mir auf die Nerven mit deinem Geld. Du hättest ja nicht mitzukommen brauchen. Verzeih mir, Obelix. Ich bin so nervös. Naja, es ist meine Schuld. Aber du wirst sehen, es gelingt uns, noch diesen Kessel zu füllen mit allem, was du willst. Intelligent und verständig, wie wir sind. Etwas später haben sich die beiden Freunde wieder beruhigt. Morale Lastix hat mir gesagt, er sei von Römern verfolgt worden. Vielleicht haben die das Geld gestohlen. Da drüben ist Klein Bonum. Fragen wir doch einfach mal. Halt, kein Durchgang! Wo könnten wir uns erkundigen? Das da hinten, das muss das Zelt ihres Häuptlings sein. Gallia, wer hat euch erlaubt, hier hereinzukommen? Der Kessel. Welcher Kessel? Dieser Kessel hier. Ihn zu füllen, sind wir hier. Füllen? Womit? Das habe ich selbst nicht richtig kapiert, aber Asterix kann es euch erklären. Um ihn mit Geld zu füllen, das uns gehört. Geld, versteht ihr? Geld! Geld! Geld! Wird auch Zeit! Innerhalb von Sekunden hat sich die gesamte Garnison aufgestellt. Komisch, dass uns ausgerechnet Gallier den Sold auszahlt. Herr Kutscherlach, aufgestellt! Die Kleinen vor! Die Kleinen vor! Was machen die denn? Stellen die sich jetzt in Reihe und Glied auf, um Ohrfeigen zu kassieren? Anfangen! Anfangen! Na gut! Ich kriege seinen Teil. Hör auf, Obelix. Wir sind nur wegen des Geldes hier. Eben. Und kommt das Geld bald? Das hoffe ich sehr. Los, gebt her. Was denn hergeben? Muss man jetzt dafür zahlen, dass man in der Legion ist? Vom Zahlen hat beim Anwerben keiner was gesagt. Ruhe! Von wegen Ruhe beim Jupiter. Ich weigere mich zu zahlen. Oder aber wir reden zumindest über den Preis. Ich schlage vor, wir bilden einen Ausschuss der... Du spinnst wohl, was? Wir sind doch nicht umsonst hier die Besatzungsmacht. Jawohl, das muss anders werden. Stimmt. Wir benachrichtigen unsere Kameraden. Ein Laudano. Alarm! Alarm! Komm, Obelix, komm. Ich glaube, wir haben uns getäuscht. Hier gibt's nichts, womit wir unseren Kessel füllen können. Die spinnen wirklich, die Römer. Obelix, ich glaube nicht, dass wir diese Sesterzen wiederfinden. Wir müssen was anderes finden. Wir müssen uns das Geld verdienen. Geld verdienen? Aber sowas haben wir noch nie gemacht. Na gut, dann müssen wir halt damit anfangen. Nur wie? Wie wär's, wenn wir den Leuten unsere Abenteuer erzählen würden? Vielleicht bezahlen sie was dafür. Ich bin kein Geschäftsmann, aber ich kann dir sagen, dass sowas nie und nimmer Geld bringt. Aber man könnte das doch nennen, die Abenteuer von Obelix, dem Gallier und... Ach, sei still, was können wir denn? Ich kann Hinkelsteine liefern, Hunde dressieren, Wildschweine jagen, fischen, essen, trinken, tanzen, die Römer verprügeln. Schaut da, auf der Straße, lauter Leute mit vollbeladenen Wagen und Tieren. Oh. Wer seid ihr? Wir sind Händler. Wir verkaufen unser Erzeugnis auf dem Markt von Condate. Aha, und verdient man da unten Geld? Aber wo denkt ihr hin? Bei der Krise und den heutigen Preisen, na, man kommt gerade so zurecht. Aber jetzt muss ich weiter, wenn ich da unten noch einen guten Stand kriegen will. Jetzt weiß ich, wie wir den Kessel füllen. Wir verkaufen auf dem Markt. Verkaufen? Was denn? Wildschweine. Wir verstehen uns aufs Wildschweinejagen und die Wildschweine, die verkaufen wir. Das erinnert mich daran, dass wir noch nichts gegessen haben. Die Freunde haben wie immer bei der Wildschweinjagd schnellen Erfolg. Malfix und ich bringen noch eins, Asterix. Prima, dann sind's 14, das reicht. Wird jetzt gegessen? Nein, wenn du sie isst, haben wir nichts mehr zum Verkaufen. Außerdem hast du schon beim Jagen ein paar gegessen. Ich hab's gesehen. Aber die waren winzig klein. Ja, schon gut. Los jetzt, auf zum Markt von Condat. Auf dem großen Markt von Condate herrscht schon emsiges Treiben, als die Freunde ankommen. Asterix, ich hab Hunger. Wir müssen einen guten Stand finden, wo wir unsere Wildschweine verkaufen können. Und wenn wir sie nicht verkaufen, essen wir sie dann? Wir müssen sie verkaufen. Schöne Wildschweine. Ah, da neben dem Wildschweinhändler ist noch ein Stand frei. Wir machen es genauso wie er. Dann verkaufen wir alle unsere Wildschweine. Schöne Wildschweine. Schöne Wildschweine. Schöne Wildschweine. Schöne Wildschweine. Schöne Wildschweine. Werden da Wildschweine abgestochen? Nein, zum Verkauf angeboten. Schöne Wildschweine. Was kosten eure Wildschweine? Kosten? Wie viel? Ja, ich weiß nicht recht. Was gebt ihr mir? Lass mich mal die Ware sehen. Tja. Sehr, sehr groß sind die nicht. Ah, was habe ich gesagt? Ganz klein sind sie. Oben im Zeichen. Lasst euren Kompagnon doch reden. Er hat recht. Sie sind jämmerlich. Meine dagegen. Ja, seht. Daneben gibt's schöne Wildschweine. Gib euch 5 Sesterzen. 5 Sesterzen pro Wildschwein? Nein, das Dutzend. 14 Stück, meine ich. Habt ihr gerade so viel da? Na gut, einverstanden. Wollt ihr ihm 14 Stück für 5 Sesterzen verkaufen? Kümmert euch um euren eigenen Kram. Nehmt sie so mit, einwickeln ist überflüssig. Er nimmt sie alle mit. Für 5 Sesterzen? Ihr verderbt die Preise. Das ist Diebstahl. Ein Verbrechen ist das. 14 schöne Wildschweine für 5 Sesterzen. So schön waren sie nun auch wieder nicht. Sie waren ja so klein. Ich sagte gerade zu Asterix. Verkauft ihr da 14 Wildschweine für 5 Sesterzen? Ah, seht ihr? Ich weiß nicht, wer mich davon abhält, diesen kleinen... Gut. Wenn er zu sich kommt, sagt ihm, er soll mir ein Gross reservieren. Ein Gross? Naja, 14 mal 14. Ihr habt mich ruiniert. Wegen euch werde ich Haus und Hinkelstein verkaufen müssen. Na, na, beruhigt euch. Immerhin haben wir noch nicht gegessen. Also, was kosten eure Wildschweine? 5 Sesterzen pro Stück, weil ihr es seid. Wenig später sitzen die Freunde am Feuer und verspeisen ein Wildschwein. Na, Asterix, ich verstehe das Geschäftsleben nicht. Wir hatten 14 Wildschweine, die haben wir verkauft und... Ich weiß, ich glaube, wir taugen nichts als Geschäftsleute. Der Kessel ist immer noch genauso leer und der Zaubertrank hilft uns diesmal auch nicht weiter. Eine tolle Belohnung für jeden, der eine Runde gegen einen meiner Gladiatoren durchhält. Egal gegen welchen. Nur Mut, Freunde. Wer wagt es, gegen meine Gladiatoren anzutreten? Keine Angst, die Kämpfe gehen nicht tödlich aus. Naja, also von Ausnahmen natürlich abgesehen. Eine fantastische Belohnung wartet auf euch. Schau, Asterix. Dort füllen wir unseren Kessel. Das ist eine gute Idee. Wer versucht's als Erster? Ich! Ah! Endlich ein Gallier, der nur eine Furcht hat. Der Himmel könnte ihm auf den Kopf fallen. Was ihm übrigens auch passieren kann. Na, mein Freund, welchen meiner Kämpfer wählt ihr euch für das Massaker? Den Legionär? Den Netzkämpfer? Den Nomiden? Oder den mit dem Kampfhandschuh? Na, alle! Bald darauf haben die Zuschauer auf den Tribünen der aus Brettern zusammengenagelten Arena Platz genommen. Und hier kommt der erste Gladiator. Gut, bravo. Also, junger Mann, ihr habt einen wunderbaren Kunstgegenstand gewonnen, der... Der Nächste! Ich habe einen Kessel zu füllen! Kunstgegenstand für unseren wackeren Kämpfer. Nächster! Oh, komm, wir gehen. Na los, der Nächste. Ich hab noch mehr zu tun als das hier. Es gibt keinen Nächsten mehr. Ihr habt alle meine Gladiatoren erledigt. Sie haben außerdem eben gekündigt, sie wollen lieber wieder im Zirkus kämpfen. Gut. Und nun die wunderbare Belohnung, bitte sehr. Hier, nimm. Wie, was, wo, was, lauter kleine Statuen? Oh je, das dauert Jahrhunderte, bis die Dinger wertvoll werden. Aber vielleicht können wir die Dinger gegen Geld eintauschen. Großmaulus! Das Unternehmen ist geschlossen. Ich habe keine Gladiatoren mehr. Dann stell mich ein. Ich habe einen Kessel zu füllen. Das muss eine neue Sitte sein. Na gut, also einverstanden. Das amüsiert das Publikum, zuzusehen, wie ein Zwerg auf die Bretter geht. Wenig später. Eine tolle Belohnung für jeden, der eine einzige Runde gegen diesen Zwerg durchhält. Hier, der mit dem gelben Schnurrbart und dem undefinierbaren Alter. Ich hab ihn zuerst gesehen. Nur einen kleinen Schluck Zaubertrank. So. Der erste der Herren kann kommen. Das bin ich. Sehr schön. Der nächste bitte. Und der nächste folgt. Gefolgt vom übernächsten und vom überübernächsten. Bis zum letzten. So, ich glaube, das war's. Bitte, jetzt zahlt. Seid ihr noch bei Trost? Euer dicker Kumpel hat alle meine Gladiatoren zusammengehauen und ihr das ganze Publikum. Das soll ich euch noch bezahlen? Gebt mir meine herrlichen Kunstgegenstände wieder. Welcher dicke Kumpel? Gib ihm die Statuen, Obelix. Entmutigt ziehen die beiden Freunde von dannen. Ziemlich verzweifelt ziehen unsere Freunde weiter und stehen plötzlich vor einem prunkvollen Bau. Was ist denn das da? Das ist ein modernes Theater. Die Römer bauen überall welche. Hey, ihr zwei. Habt ihr schon mal Theater gespielt? Wir? Nein. Möchtet ihr es denn tun? Wird es gut bezahlt? Aber ja. Ihr habt also noch nie Theater gespielt? Ausgezeichnet. Ihr bringt etwas Neues, Unverdorbenes. Wesentlich ist, dass man etwas auszusagen hat. Ich habe vor allem einen Kessel zu füllen. Bewundernswert, erstaunlich. Die Antwort hat Zukunft. Kommt mit mir. Ihr seid begabt. Und die drei betreten das Theater. Ich bin Eleonoradus und das ist unser Theater. Ja, ich will die dramatische Kunst erneuern. Wir haben eine Botschaft, eine Sendung. Wir müssen unser Publikum schockieren, herausreißen aus seiner Lethargie. Alles muss spontan sein. Ja, ja. Und jetzt nochmal von vorn. Jeder an seinen Platz, an die markierte Stelle. Orgien, Orgien, wir wollen Orgien. Augenblick, das Publikum. Wo ist das empörte Publikum? Wo ist Wassermannus? Da bin ich schon. Du kommst zu spät, mein Süßer. Also gut, nochmal von vorn. Orgien, wir wollen Orgien. Du hast ein Orgien vergessen, Schätzchen. Pardon, Orgien, Orgien, wir wollen Orgien. Genug, das ist eine Schande. Man macht sich über uns lustig. Gut so, gut so. Du könntest ihn hier auf der Bühne als empörter Zuschauer vielleicht mit etwas bewerfen. Oh nein, das wäre vulgär. Also gut, ihr beide da bleibt völlig unbeweglich im Hintergrund der Bühne stehen. Wenn ich dann auf den Dicken zeige... Er heißt Obelix. Wer heißt Obelix? Auf mein Zeichen tänzelst du zum Bühnenrand vor und sagst etwas. Egal was. Egal was? Ja, das ist das Ende des Schauspiels. Der Schrei der Spontanität. Du sagst, was dir gerade durch den Kopf geht. Es kommt aber vor, dass da nichts durchgeht. Oh, schön, schön. Bis heute Abend, Kinder. Wir müssen uns auszeichnen. Dem Publikum geben, was das Publikum erwartet. Eine Botschaft. Was soll ich bloß sagen? Ah, das ist doch unwichtig. Die Hauptsache ist der Kessel. Und die Botschaft? Was ist mit der Botschaft? Der Der Abend kommt und das Theater füllt sich mit dem für glänzende Premieren üblichen Publikum. Dem römischen Präfekten, den Garnisonschefs, den gewichtigen Beamten, kurz, ganz Condate ist anwesend. Und die Vorstellung beginnt. Ihr seid hässlich. Wir alle sind hässlich. Aber weniger hässlich als ihr. Seht ihn euch an. Argien! Argien! Argien! Genug, genug! Es ist eine Schande. Man macht sich über das Publikum lustig. Und du, raus mit ihm! Du bist dran, Obelix. Los, geh schon. Das ist... Das kann ich nie. Denk an den Kessel. Sag was. Na los, egal was. Was dir durch den Kopf geht. Los. Spinnen die Römer! Wie? Das ist unzulässig! Verhaftet mir die Idioten, die es wagen, sich über die Obrigkeit lustig zu machen! Komm, komm, Obelix, wir bleiben nicht. Das geht uns nichts an. Wir haben was anderes zu tun. Am selben Abend vor einem Fenster des Stadtgefängnisses. Hallo? Hallo? Sollen wir euch da rausholen, Eleonoratus? Nie im Leben! Man hat mich soeben engagiert, in Rom zu spielen. Im Zirkus. Eine einzige Vorstellung. Aber was für eine Vorstellung. Mit Löwen und allem. Ja, das wird sehr lebensnah. Jedenfalls, du Dicker, du solltest Theater spielen, Schätzchen. Am nächsten Morgen sind die zwei immer noch in Condate und? Immer noch kein einziger Sesterz. Und wenn wir den Kessel verkaufen würden? Das füllt ihn auch nicht. Nie, nie mehr kann ich in unser Dorf zurückkehren. Komm, komm, Asterix. Ich bin sicher, dass Teutates uns helfen wird. Hoppla, was ist das? Ich will keine traurigen Leute sehen, wenn ich fröhlich bin. Ich habe gerade einen Haufen Geld gewonnen. Wie habt ihr denn das Geld gewonnen? Beim Rennen, mein Freund, beim Rennen. Ich hatte nur ein paar Sesterzen. Ich habe gesetzt und gewonnen. Aha, und wo finden diese Rennen statt? In der Pferderennbahn. Kommt mit, ich zeig's euch. Ich muss noch mal zurück, um mein Sümmchen abzurunden. Es ist kein weiter Weg. Nun verlasse ich euch. Ich wünsche euch viel Glück. Jetzt, wo wir mal ein bisschen Geld haben, ist es mir nicht recht, es aufs Spiel zu setzen. Aber du setzt es nicht aufs Spiel. Du setzt es auf Pferde und dann ist der Kessel voll. Obelix, weißt du denn, wie man setzt? Ich kann euch helfen, Freunde. Gestatten, Preisverteidigs. Ich bin Experte und habe Beziehungen. Könnte man diesen Kessel durch eure Beziehungen füllen? Aber gewiss, am besten ihr setzt auf den Gewinner. Es gibt die Blauen, die Weißen, die Roten und die Grünen. Aha, so. Setzt beim nächsten Lauf auf die Blauen. Ich kenne einen angeheirateten Vetter des Wagenlenkers. Er kann nicht verlieren. Gib mir euer Geld, ich setze für euch. Alles, was ich verlange, ist die Hälfte des Gewinns. Seid ihr sicher, dass er nicht verlieren kann? Ausgeschlossen, dass er verliert. Geht zur Rennstrecke. Wir treffen uns am Ausgang wieder. Die Freunde mischen sich unter das Publikum und schon startet das Rennen. Sie sind gestartet! Die Weißen, die Weißen! Die Grünen, die Grünen! Die Blauen, die Blauen! Die Blauen! Die Blauen! Die Weißen haben gewonnen! Die Weißen! Die Weißen! Am Boden zerstört verlassen unsere beiden die Rennbahn. Pech gehabt, meine Freunde. Aber beim nächsten Lauf wird der Wagenlenker des Grünen, dessen Neffe ein Kamerad meines Schwagers ist... Wir haben kein Geld mehr. Und du hattest mir gesagt, es sei unmöglich, dass der Blaue verliert. Unmöglich ist nicht gallisch, meine Freunde. Komm, Obelix. Ich habe noch ein paar Kupfermünzen. Wir gehen einen Happen essen. Ja... Ein Gasthaus ist schnell gefunden. Ich empfehle euch Wildschweine. Die sind augenblicklich sehr preisgünstig. Man bekommt 14 Stück für 15 Sesterzen. Bald werden die duftenden Wildschweine serviert. Was ist das für ein Gebäude gegenüber? Ein Tempel? Fast. Es ist eine römische Bank. Dort bewahren sie ihr Gold auf. Weißt du was, was wir machen, Obelix? Die Wildschweine essen. Nein, wir überfallen die Bank. Die Römer rauben unser Geld. Da ist es kein Verbrechen, die Räuber zu berauben. Aber wie überfällt man eine Bank? Ich habe einen Plan. Herr Wirt, könntet ihr uns ein Zimmer vermieten mit Blick auf die Bank? Mit Blick auf die Bank? Ja, habt ihr welche mit Blick aufs Meer? In Condate? Aber natürlich nicht. Na also, dann mit Blick auf die Bank. Ist ja logisch. Folgt mir. So, hier ist das gewünschte Zimmer. Sehr gut, sehr gut. Ich gehe ein paar Einkäufe machen. Inzwischen schleichst du mal unauffällig um die Bank und versuchst, etwas in Erfahrung zu bringen über den Zeitpunkt der Wachablösung und über den Aufbewahrungsort des Goldes. Unauffällig? Wie mache ich das denn unauffällig? Das weiß ich auch nicht. Du scheinst doch so begabt fürs Theaterspielen zu sein. Du gehst pfeifend vorbei, tust ganz harmlos, also so. So machst du das. Ne? Stimmt ja. Ich hatte vergessen, dass ich begabt bin. Na dann los. Wir treffen uns wieder im Gasthof. Und sei vorsichtig. Und so schlendert Obelix ganz unauffällig zur Bank hinüber. Hey, du! Ich? Ja. Du siehst ganz so aus, wie einer, der die Bank überfallen will. Aber mach dir keine Illusionen. Die Bank ist immer bewacht. Wachablösung ist jeweils um 12 Uhr mittags, um 6 Uhr und um Mitternacht. Die ganze Zeit über sind Wachen in der Bank. Das Gold ist im Keller, der mit einer schweren Eisentür gesichert ist. Also gib's auf. Enttäuscht kehrt Obelix ins Gasthaus zurück. Es hat nicht geklappt. Er hat mich entdeckt, bevor ich was herausbringen konnte. Ah, das macht nichts. Von diesem Fenster hier können wir das Kommen und Gehen der Wachen beobachten. Wir müssen uns ablösen und alles aufschreiben. Mit den Zeiten, alles ganz genau. Und 2 Tage und 2 Nächte lang lösen sich unsere Freunde ab. So, Obelix. Ich habe die Zeiten der Wachablösung. Also ich habe festgestellt, dass die Wache morgens gegen 11 Uhr ihren Posten verlässt und am Brunnen Wasser trinken geht. Das ist der Zeitpunkt zum Handeln. Idefix macht den Aufpasser, falls die Wache früher als vorgesehen zurückkommt. Du schlägst die Tür ein, ich halte mich bis dahin hinter einer Säule versteckt und stürze dann hervor. Wir haben 5 Minuten Zeit für unser Vorhaben, bevor die Wache zurückkommt. In dieser Zeit müssen wir die Angestellten gefragt und das Gold gefunden haben. Hast du verstanden? Nein. Gut, dann sei's drum. Wir stürzen mitten hinein, nehmen das Gold und gehen wieder. Das habe ich verstanden. So, und jetzt nur noch ein Schlückchen Zaubertrank. So, und los geht's. Im nächsten Moment marschieren die Freunde geradewegs auf das mächtige Bankgebäude zu. Halt! Asterix, muss ich wieder unauffällig sein? Nein. Fein. Mach die Tür auf, Obelix. Das ist ein Überfall. Versucht nicht, um Hilfe zu rufen. Die Bank ist in den Publikumsverkehr geschlossen. Wo ist das Gold? Normalerweise im Keller, aber... Ruhe! Obelix, du bleibst hier. Wenn einer Dummheiten macht, bringst du ihn zum Schweigen. Ich gehe den Kessel füllen und komme wieder. Jawohl. Aha, ja. Das hier, das muss die Tür zur Schatzkammer sein. Sie wird dem Zaubertrank nicht standhalten. Oje, sie ist leer. Kein Gold mehr da. Hey, was macht ihr denn hier? Wenn ihr Geld einzahlen wollt, geht rauf zur Kasse. Nein, nein, ich komme nicht zum Einzahlen, sondern zum Abgeben. Ach, das hätte mich auch gewundert. Aber, mein armer Freund, wir haben kein Geld mehr. Deshalb erhebt Cäsar doch Steuern. Es ist absolut Ebbe. Und ich weiß nicht, wann wir wieder flüssig sein werden. Wütend stiefelt Asterix also wieder nach oben. Los, komm, Obelix. Und hör auf zu pfeifen. Schon gut. Hat's nicht geklappt? Nein, ich werde den leeren Kessel Moralelastix zurückbringen und ihm erklären, dass ich allein schuld bin. Damit ist die Ehre des Dorfes gerettet. Und danach, sei's drum, mach ich mich für immer auf und davon. Und ich mach mich mit dir für immer auf und davon. Nachdem die Freunde ein paar Tage marschiert sind. Es ist eine gute Idee, den Kessel zurückzubringen. So können sie doch wieder ihre Zwiebelsuppe kochen. Ja, ja, ja, das wird sie bestimmt trösten. Wir kommen gleich zum Dorf von Moralelastix. Es liegt an der Steilküste hinter diesem Wald. Platz! Platz dem Steuereinzieher! Dem Sonderbeauftragten von Julius Cäsar! Obelix, Obelix, Obelix! Das ist unsere letzte Chance, den Kessel zu füllen. Noch schnell einen Schluck Zaubertrank. Und mir nach! Platz! Platz dem Steuereinzieher, dem Sonderbeauftragten von Julius Cäsar. Einen Moment, bitte. Gebt uns euer Geld, wenn ihr keine Hiebe wollt. Dies ist eine kostenlose Verwarnung. Rührt uns natürliche Personen nicht an. Jede Reklamation ist an Cäsar, Julius, in Rom zu richten. Zum Angriff! Endlich! Ich dachte schon, die Formalitäten würden gar kein Ende nehmen. Ein paar Hiebe später. Hat jeder seinen Teil? Los, gib uns dein Geld. Ihr müsst die Summe, die ihr entnehmt, versteuern. Ich will nur meinen Kessel füllen. Wenn von dem Geld was übrig bleibt, dann gebe ich dir zurück. So ein einstweiliger Vorschuss kann auf die später fällige Summe in Anrechnung gebracht werden. Tut mir leid, es ist genauso viel, wie ich brauche. Kommst du, Obelix? Eine Quittung! Unterschreibt mir eine Quittung! Wir bringen das Geld Moralelastix zurück. Und ich kann erhobenen Hauptes in unser Dorf zurückkehren. Aber... Riech mal, Obelix. Riechen? Aber Geld riecht doch nicht. Das riecht aber gut. Zu gut. Los, komm, Obelix. Bald erreichen die Freunde den Eingang des Dorfes von Moralelastix. Du da, wo ist das Haus von Moralelastix, deinem Chef? Da oben, ganz am Rande der Steilküste. Vielen Dank. Also das Geld riecht wirklich gut, Asterix. Delikat. Ich weiß, Obelix. Moralelastix? Ach, du bist's, Asterix. Ja, hier ist dein Geld. Geld? Wo, wo? Ich bring dir die Sesterzen, die du meiner Obhut anvertraut hattest. Ich denke, der Steuereintreiber war schon da. Ja, ja, er hat kein Geld bei uns gefunden. Also ist er wieder gegangen. Gut, also danke. Einen Moment. Diese Sesterzen riechen nach Zwiebelsuppe, obwohl sie aus der Truhe des römischen Steuereintreibers stammen. Und wenn diese Sesterzen denselben Geruch haben wie die, die du mir anvertraut hast, so bedeutet das, dass es dieselben sind. In der Nacht damals, als du in unser Dorf gekommen bist, hast du mich auf die Seite gezogen, um mir ein paar Ratschläge zu geben. Inzwischen haben deine Männer gemäß deinen Anweisungen dieses Geld gestohlen. Damit bezahltest du deine Steuern, machtest dich bei den Römern lieb Kind und wusstest, dass ich das Unmögliche möglich machen und dir das Geld zurückbringen würde. Warum regt sich Asterix denn jetzt so auf? Das Geld riecht doch ausgesprochen gut. Mit einem Wort, wir hätten deine Steuern bezahlt. Ich sehe, du hast kapiert. Ja, ich habe kapiert. Zu mir, meine Mannen. Könnte mir vielleicht einer mal was erklären? Obelix, kümmer du dich um die anderen. Aber du sagst mir später, was los ist, ja? Ich hoffe, dass Asterix es mir erklärt. Allgemein möchte ich gern wissen, warum wir uns hauen. Nachher wird sich das unter Brüdern schlagen. Besonders, wenn gewisse Brüder stärker sind als die anderen. Während Obelix mit seinen Gegnern kurzen Prozess gemacht hat, ist Asterix immer noch in einem heftigen Kampf mit dem hinterhältigen Moralelastix verstrickt. Und da passiert es. Moralelastix kann Asterix das Kurzschwert aus der Hand machen. Aha, deine Rechnung war zu gut beim Belenus. Aber Moralelastix Rechnung war auch nicht besser. Plötzlich bricht unter ihm und dem Kupferkessel die Steilküste weg. Während Moralelastix sich gerade noch festklammern kann, stürzt der Kessel in die Tiefe. Meine Sisterzen! Meine Sisterzen! Asterix hilft dem Häuptling wieder auf festen Boden. So, ich denke, der Kampf ist zu Ende. Unsere Schuld ist beglichen und deine Habsucht bestraft. Möge dir das eine Lehre sein. Meine Sisterzen werden niemandem mehr helfen. Nun, Moralelastix täuscht sich. Die Sisterzen sind nicht alle verloren. In dem Augenblick, als der Kessel von der Steilküste stürzt, fährt unten gerade ein gewisses, uns nicht unbekanntes Piratenschiff vorbei. Gewagt, mir einen Kessel aufzusetzen. Ihr, Auerochsen! Aber Captain, da war ja Geld drin. Lauter Sesterzen. Tatsächlich. Und gut riechen tut's auch noch. Einmal, ein einziges Mal sind die Piraten zufrieden. Genauso zufrieden wie unsere Freunde. Sie werden vom ganzen Dorf gefeiert, dessen Ehre nun wiederhergestellt ist. Alles hat sich also geklärt. Also was ich immer noch nicht begriffen habe, ist, warum man Geld statt Suppe in den Kessel getan hat.